klar, die Bombe ist scharf gemacht. Oh, scheiße, Mann, exklusiver Uptrack-Shit. Okay, Mann, lass uns aus dem Staub machen, Alter. Fuck, los, komm, komm. Oh, diese Crew ist wieder am Start. Aus dem nördlichsten Bundesstaat rappe ich mein Part. Und explosiv für TNT. Drogenfolge nicht zu weg. Ihr sagt doch Jemini und ihr seid hier alle wack. Ja, ja, diese Typen treiben hier nur Schabernack. Die Kartoffel und der Halbkanack. Sie zücken die zwei Komponentenbombe, die macht euch gleich alle platt. Wenn der Tag lang ist und wenn ich viel schnack, dann kommen Ideen zu Tage, von denen ihr alle träumt. Haben unsere Flows befreit, irgendwann sie noch eingezäunt. Angeräumt, mittlerweile rappen wir zwei Jahre, ja. First Line des Mixtape, jetzt ist die heiße Ware da, alles ist für euch, nehmt euch so viel ihr wollt, aber nicht der Typ, der da so dumm rumprollt. Auch was machst du? Hey, der Neider, schicki, micki, na toll, jetzt wirst du weggebombt wie das Bikini, na toll. Die Bombe tickt, tick, tick, boom, alle aus dem Weg, Leute, es macht boom, diese Crew kommt hier mit dick, boom, tick, tick, tick, tick, boom, die Bombe tickt, tick, tick, boom, alle aus dem Weg, Leute, es macht boom, diese Crew kommt hier mit dem boom. Tick, tick, tick, tick, boom. Tick, tick, tick, tick, tick, wenn es wie die Bombe kippt, 100% von uns auf nächsten Gig. Wenn ich wie die Bombe abtick, die von der Bühne schick. Wie TNT hinter Mike steh, herrscht eine Bühne der Explosionsgefahr. Und eines wird dir klar, du brauchst Gas, S-E-K. Tatütata. Zur Sicherheit holst du lieber erst mal eine NASA-Sonde. Zu testen diese Tick-Bombe. Wir ziehen dich aus, bis wie Dr. Mate platt die Bombe. Doch der Schmerz war für dich gleich, unsere Streuwirkung faltet sich schon gleich. Mann, klar, wollen wir Fame, du sind wir auch ein Gang of Fame. Ist nicht alles, also Homie, schnall es, also Homie, alles. Ich mach derben Stress, aber Typ, bevor ich es vergesse. High-End gibt es nur bei dir, aber dir gibt's kein Limit, wenn ich explodier. Mit meinem Homie hinter Mike, neueste Flows ausprobier. Bombe tickt, tick, tick, boom. Alle aus dem Weg, Leute, es macht boom. Diese Crew kommt hier mit dem boom. Tick, tick, tick, tick, boom. Die Bombe tickt, tick, tick, boom. Alle aus dem Weg, Leute, es macht boom. Diese Crew kommt hier mit dem boom. Tick, tick, tick, tick, boom. Leute, seid mal leise, ich hör die Bombe ticken. Und versucht nicht, sie zu entschärfen, das könnt ihr knicken. Keine Chance, die Bombe tickt unaufhaltsam. Und wenn sie bombt, bombt sie königlich und langsam. Dann macht es du, wir bomben wie wir können. Machst du jetzt auf Dr. Doom oder einen auf Iron Man? Du machst einen auf Doom und du machst dir einen Cent. Ist zu spät für deine letzte Beichte, denn die unterbrennt. Du hörst zwischen dieser Lunte wie der Sprung der letzte Funk. Mach dich auf den Stopp, denn von deiner Scheiße werd ich taub. Du kommen hier zwei Buchstaben, die die Szene rocken lassen. Du kommen hier zwei Buchstaben, die die Szene zittern lassen. TFGB, TFV, gerade bombardiert, wenn hier alles so vibriert und hinter Mike die Jungs explodieren. Bombe tickt, tick, tick, boom. Alle aus dem Weg, Leute, es macht boom. Diese Crew kommt hier mit dem boom. Tick, tick, tick, tick, boom. Die Bombe tickt, tick, tick, boom. Alle aus dem Weg, Leute, es macht boom. Diese Crew kommt hier mit dem boom. Tick, tick, tick, tick, boom.